den Schwanz, Radio hat den Schwanz. Hi Anton. Ich weiß, ich habe mich ziemlich lange nicht gemeldet, aber hör zu. Ich habe sensationelle Neuigkeiten. Wir haben hier im Norden so einen Radiosender, NDR Kultur. Und die machen einen Hörspielwettbewerb. Daran müssen wir teilnehmen. Hast du nächstes Wochenende Zeit? Ich mache mich sofort auf den Weg zu dir nach Berlin. Lass uns was aufnehmen, dass die Jury in Hamburg von den Sitzen reißt. Was gesellschaftlich relevant ist. Die Rettung der Welt, aber bloß nicht Sozialdrama. Sondern eher utopische Science-Fiction mit Humor. Vielleicht können noch Erdmännchen eine Rolle spielen. Denk drüber nach. Dein Pepe. Anton und Pepe, eine Hörspielserie von Paul Zacher und Axel Ranisch. Folge 5, Bridge Over Troubled Water. Gut, na dann hätten wir ja jetzt auch die Musikwünsche. Dann fasse ich nochmal zusammen. Ne? Also, die Trauung am Steg hinter meinem Standesamt ist der Höhepunkt ihrer Hochzeitsreise mit dem Hausboot zu uns nach Schnackenburg. Hm. Korrekt? Ja, so haben wir uns das gedacht. Schön, schön. Und Ihre Familie, die wollen Sie aber nicht dabei haben, korrekt? Wissen Sie, Naja. Also ich bin in therapeutischer Behandlung. Nichts Schlimmes. Nee, genau. Und Anton, meine Therapeutin und ich, wir sind uns einig, dass die Anwesenheit der Familie ein bisschen zu stressig wäre. Hm. Wir haben halt sehr viel Familie. Sehr viel. Und deshalb wollten wir nur eine kleine Zeremonie mit unseren beiden Trauzeugen, mehr nicht. Aber die Familie ist im Bilde, oder? Na gut. Glauben Sie mir, nichts ist schlimmer, und ich spreche da aus Erfahrung, nicht, als wenn der schönste Tag Ihres Lebens nachträglich mit gebrochenen Mutterherzen vergiftet wird. Nee, klar. Was ist klar? Klar. Gut. Mhm. Also dann richten Sie bitte Ihren Trauzeugen aus, dass ich für meine Festrede noch Vorgespräche führen möchte, nicht? Ja. Und dann sehen wir uns ja schon in 2 Wochen wieder, gell? Supi. Ja. Gut. Ja. Ja. Oh. Aber bei euch piept's wohl. Entschuldigung? Nee, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte. Ich dachte, eure kleine Flusskreuzfahrt soll ein Kurzurlaub werden. Und tada, plötzlich ist es eine Hochzeitsreise. Nee. Ihr müsst doch auch mal an Pepes Gesundheit denken. Schnickschnack. Ihr könnt doch nicht im Radio einen auf Rosamunde Pilcher machen und dann still und heimlich heiraten. Und schon gar nicht ohne eure Mütter. Nee. Als wir letztes Jahr geheiratet haben, da wart ihr doch auch alle dabei. Wen hast du denn letztes Jahr geheiratet, Mutti? Du bist dreifache Witwe. Ja, das wüsste ich ja wohl. Und sag mal, Bernd, weiß der denn davon? Der hat als Trauzeuge die Reise organisiert. Und wer ist überhaupt dieser Johnny? Mein Trauzeuge aus der Klinik. Mama, das habe ich dir erzählt. Ja, und diese x-beliebige Therapiebekanntschaft, die bedeutet euch wohl mehr als eure Mütter, oder? Mann. Wann kommt denn eigentlich meine Mutter? Mama, die ist doch auch schon lange tot. Ihr haltet mich wohl alle für bekloppt. Naja, wenn du es schon selber sagst. Ja, bin schon still. Ihr versteht das alles falsch. Nein. Ich glaube, ich habe es genau verstanden. Ihr wollt uns am wichtigsten Tag eures Lebens einfach nicht dabei haben. Oh, jetzt bitte hör auf zu flennen, Mama, ja? Genau das meinte ich. Druck. Genau das wollten wir vermeiden. Dann hättet ihr ein bisschen früher mit uns sprechen sollen. Genau. Ja, oder vielleicht auch einfach gar nicht. Ich pack jetzt meine Sache. Ach, Mutti. Wenn ihr uns so liebt, wie ihr immer sagt, ja, dann tut uns doch bitte diesen einen Gefallen. Leute, ich meine, es ist einfach nur eine Hochzeit. Ja, genau. Eben drum. Können wir jetzt bitte nach Hause fahren? Also soll ich ihn jetzt wirklich anrufen? Naja. Oh. Anton, mein Volontierchen. Hey, Bernd. Hey. Sag mal, bestünde die Möglichkeit, die Reise zu stornieren? Ihr wollt die Trauung absagen? Grüß dich, Bernd. Und die Schifffahrt und alles eigentlich. Oh, lass mich raten. Eure Mütter wissen Bescheid. Eieieiei. Und ich verstehe, dass die aufgebracht sind. Niemand wird gerne ausgeladen. Aber das ist kein Grund, alles abzusagen. Es ist doch immer eure Trauung. Die Mädels hatten ihre ja schon. Hey, das werden sie uns unser Leben lang übernehmen. Denen bedeutet so eine Hochzeit eben mehr als euch. Die kommen aus einer ganz anderen Zeit. Aber beruhigt euch mal. Tante Ischkola klärt es schon. Danke, Bernd. Aber das schaffst selbst du nicht. Du kuschel dich jetzt mal an deinen Pepe und überlässt dir alle meine Zauberkräfte. Klärchen. Danke dir, Berndi. Ja, tschüssi, Kinder. Schade um Bernd. Sie werden ihn zerfleischen. Oh ja. Oh. Ja? Guten Morgen, ihr Süßen. Na? Blümchen. Ja, Blümchen, na du auch. Guten Morgen. Ja, mein Schlammerle, du. Cappuccino, Jungs? Ja? Zweimal Cappuccino. Vorsicht, ist heiß. Okay. Vorsicht, ist irgendwas passiert? Also, ja, Astrid und ich, wir wollten euch was sagen. Okay. Jungs, natürlich sollt ihr den schönsten Tag eures Lebens genau so feiern, wie ihr das wollt. Okay. Ich hatte gestern einen Brief von Ralf in der Post und ach, der will die Scheidung jetzt richtig durchsetzen und ach. Boah, was für ein Arsch. Und das hat Elke so aufgewühlt, ne, Elke? Ja, ja, genau. Und ich gleich mit. Astrid. Ja, jedenfalls wollten wir uns entschuldigen, dass wir deshalb so ein bisschen überreagiert haben. Hey, das ist aber lieb von euch. Dann ist jetzt alles wieder gut? Alles wieder gut, mein Schatz. Blümchen. Ja. Bup. Kann mir mal bitte einer helfen? Mhm. Das Ding ist wahnsinnig schwer. Aber Evelyn, wo willst du denn mit dem Koffer hin? Na, nach Hause. Schwanz, Schwanz, hat den Schwanz, Radio hat den Schwanz. Mann, Pepe, du glaubst gar nicht, wie glücklich ich bin, von dir zu hören. Deine Idee ist der Wahnsinn. Ich habe schon mit Mama gesprochen. Sie freut sich auch auf dich. Ich erwarte dein Eintreffen in Berlin am kommenden Freitagnachmittag. Hier schon mal ein paar Ideen zum Weiterspinnen. Was, wenn in einer posthumanistischen Welt mit zerstörter Erde Weltraumerdmännchen eine Zeitmaschine entwickeln, um durch ein Wurmloch zu den Menschen in die Vergangenheit zu reisen und sie vor ihrer Selbstzerstörung zu warnen? Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Erdmännchen-Scheiß, das mit seiner 400 Erdmännchen-starken Besatzung jahrelang unterwegs ist, um vergangene Welten zu erforschen und altes Leben wieder zu entdecken. Viele Lichtjahre von der Zukunft entfernt dringt die Erdmännchen-Scheiß in Galaxien vor, die nie ein Erdmännchen zuvor gesehen hat. Sag mal, wer von uns beiden ist eigentlich der Kapitän? Oh, Captain, mein Captain, lass dein Smooth für mich sein. Okay, müssen wir noch irgendwas besorgen? Bernd hat alles organisiert. Ey, wie der sich auch um Mama und Elke gekümmert hat, ganz ehrlich. Wir sollten uns um nichts Gedanken machen, hat er gesagt. Naja, außer vielleicht um Flirty Flirty. Apropos. Ja? Sag mal, würdest du es mit mir auf dem Oberdeck? Hm, wie zwei Matrosen und am Sternenhimmel? Im Rhythmus der Wellen. Hör auf, hör auf. Sonst muss der Kapitän mal direkt zum Smoothie unter Deck. Oh. Keine Sorge, Blümchen, du wirst davon überhaupt nichts mitbekommen. Kalchek wird sich nämlich fulminant um dich kümmern. Habt ihr die Sonnencreme, Kuschelkissen, Antonas? Ja. Ich hab dir den Bademantel noch ausgelegt. Hab ich gesehen. Ihr beruhigt euch jetzt wieder, okay? Wir haben uns in 4 Tagen alle wieder. Ja, aber jetzt sehen wir euch doch zum letzten Mal unverheiratet. Und wohin fahrt ihr? Auf ein Boot, Omi. Und warum darf ich nicht mit? Weil wir uns hier eine richtig schöne Zeit machen, Evelyn. Mal ganz ohne die Jungen. Und warum heult ihr dann? Ist doch alles gut, Mutti. Und ihr kommt klar mit Omi? Ja, ja. Ich habe ja nicht das erste Mal mit alten Leuten zu tun. Oh, wir müssen. Wir müssen. Ja. Oh, wir lieben euch. Euch. Und wir euch. Viel Spaß. Ja. Also. Ja. Horrido. Hier kommst du, zum Papier. Komm mal her, Junge. Guck dir das an. Wir verwöhnt Blümchen so sehr, dass sie gar nicht zu uns zurückkommt. Ja. Das ist klar. Kein Fall. Oh Mann. Anton? Ja. Pepe? Kalle und ich haben euch was zu sagen. Das klingt aber dramatisch. Ich hab uns ein kleines Schnuckelithäuschen in Dalmatinien gekauft. Dalmatien, mein Schatz. Ja. Das ist doch mega. Ein Ferienhaus? Nee. Also wir wandern aus. Wie? Für immer? Ja, wir wollen die Sonne... Und unsere späte Liebe genießen. Oh. Ja, und dabei noch was Gutes tun. Mhm. Also die kroatischen Straßenhunde brauchen ja auch unsere Liebe. Aber ich brauch doch dich, Bernd. Du kannst doch nicht einfach verschwinden. Was wird denn dann aus Radio Neurosia? Ach, Fräuleinchen, jetzt hör mal auf zu hyperventilieren, ne? Jetzt geht erst mal um euer Glück. Also... Ab ins Auto, ihr kleinen Prinzessinnen. Aber darüber reden wir noch. Weg mit euch. Stand es am Schnackenburg, Parksname berat. Frau Hartwigsen, Frau Schauer, Ach nee, Ach, meine Güte, da fällt mir aber jetzt ein Stein vom Herzen. Ach, wie schön. Ach, Mensch, ich hätte ja gar nicht gewusst, was ich Ihnen sagen soll. Echt? Die Oma auch? Ach, ich freue mich. Naja, ich muss mir da ja ein bisschen auf die eigene Schulter klopfen, nicht? Sie hätten die Gesichter der Jungs mal sehen sollen, als ich denen gesagt habe, dass sie mit ihnen darüber schnacken sollen, nicht? Ach, wie schön, Mensch, gut. Ja, wiederhören. Ach nee, wir sehen uns ja dann. Wir sehen uns doch, Mensch. Tschüss, tschüss. Astrid, wir sind dabei. Oh, ja, schön. Mutti? Mutti, wo willst du denn hin? Nach Hause. Och, nicht schon wieder. Guck mal, den Koffer haben wir doch gestern erst wieder ausgepackt. Ja, ja, deswegen muss ich ihn ja wieder einpacken. Vielen Dank auch. Aber Evelyn, dein Zuhause ist doch hier. Bab, weißt doch, wo ich wohne. Ja, und wo denn? Na, also, da wo diese Bahn, diese Straßenbahn, da. Du wohnst in der Straßenbahn, ja, ja. Alles klar. Ach, was? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Gott. Und dick ist euer Bötchen. Das ist ein Schiff und was für eins. Das ist unglaublich. Bernd, das ist einfach wunderschön. So, und nun gebt mir eure Hände. Was? Wieso? Her damit. Das ist, damit ihr euch aufeinander konzentriert. Ich gebe euch die Endgeräte ja ins Schnackenburg zurück. Das ist total lieb, aber was ist denn, wenn wir eine Panne haben? Dann könnt ihr sicher das Handy von Vince benutzen. Von Vince. Wer zum Teufel ist Vince? Bernd, mein Glücksritter, ist das schön, dich zu sehen. Oh. Na, du Schöner. Wow. Darf ich dir mein Volontierchen und seine bessere Hälfte vorstellen? Dit ist mein Anton und dit ist sein Pepe. Hallo. Hi. Deine Besatzung. Ahoi, ihr zwei rolligen Landratten. Bereit für die große Fahrt? Ja. Vince wird euch in den kommenden Tagen jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Hi Vince, ich bin Pepe und geiles Boot. Freut mich, danke dir. Du Bernd, sag mal, darf ich dich mal kurz unter vier Augen sprechen? Ja, was hast du denn, mein Liebchen? Wir sind zu dritt. Sag mal, was an eine romantische Reise zu zweit hast du nicht verstanden? Aber das heißt, ich könnte dich hinten ranhängen und du ziehst mich hin. Antonchen, auf Gummi, kochen, putzen, Wind, das ist doch nichts für euch. Und dabei wird euch der Vince helfen. Dieser aufgeblasene Gockel. Ihr sollt doch die Liebe zelebrieren. Freue ich mich drauf. Ja. Pepe Schauer hier. Also fast. Nicht ganz. Aber immerhin sprichst du schon mal mit seiner Mailbox. Lass es sprudeln. Schenk ihm nach dem Piep deine Lieblingswörter. Und wenn sie ihm gefallen, ruft er dich zurück und tauscht ein paar mit dir. Mensch, das ist ja putzig, Herr Schauer. Stand ist am Schnacken, wo ich Boxen hier, nicht? Also ich hätte da Lapskaus, Wolkenschauf und Frühjahrsmüdigkeit im Angebot. Jo, jo. Nee, aber Spaß beiseite. Ich wollte nur meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass Sie Ihre Mütter zur Trauung eingeladen haben, Mensch. Ganz besonders, da freue ich mich auf die Oma Evelyn. Richten Sie ihr bitte die besten Grüße aus, ne? Und wir sehen und hören uns, nicht? Tschüss, tschüss. Herzlich willkommen zu Radio Rattenschwanz. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihr Anton Hartwig, heute live vom Berliner Ostbahnhof. Und da, Sie werden es schon an dem ohrenbetäubenden Quietschen erkannt haben, es fährt ein der Eurocity aus Hamburg. Pepe! Herr Schauer, was für eine gigantische Freude, Sie wieder in der Heimat begrüßen zu dürfen. Wie fühlen Sie sich? Herr Hartwigsen, ich kann meine Gefühle kaum beschreiben. So glücklich bin ich, Sie zu sehen. Darf ich Ihnen und den Hörern von Radio Rattenschwanz gleich mal meine gute Freundin Vicky vorstellen? Vicky? Vicky, komm! Antons Mikro läuft. Wir sind gleich auf Sendung. Liebe Zuhörer, offenbar ist Herr Schauer nicht allein angereist. Das ist Vicky. Hey Anton, was für eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich bin ein Riesenfan von Pepes Radio Rattenschwanz. Ah, cool. Pepe, kommst du mal kurz? Ja, klar. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Oh Mann, ich freue mich riesig, dich zu sehen. Wer ist diese Vicky? Die ist aus einer Parallelklasse. Und weil sie so ein Riesenfan von dir ist... Wohl eher von dir. Hey Anton, sei nett zu ihr, okay? Sie hat es nicht immer leicht in der Schule. Ich dachte, niemand versteht das besser als du. Und soll sie jetzt an unserem Hörspiel mitschreiben, oder was? Na ja. Ich weiß es nicht. Hey, ihr werdet euch mögen. Glaubt mir. Jungs, Geht das jetzt das ganze Wochenende so? Ich stehe doof rum und ihr hängt zusammen ab? Nein, nein. Anton hat nur gerade gesagt, wie sehr sich freut, dass du da bist. Echt? Ja, echt. Du nimmst übrigens noch auf. Oh, liebe Zuhörer, wir hören uns später wieder. Und machen jetzt erstmal Musik. Mr. Bombastik! Na, kennt er noch, Shaggy? Oh, deswegen heißt mein Schiffchen auch Mrs. Bombastik. Ah, wie originell. Ja. So, Terrasse mit Grill ist gleich hier vorne. Und kaum seid ihr drin, steht ihr mitten in der Wohnküche. Ach, wie schön. Teller, Gläser, Weinchen hier. Wollt ihr Frühstück eigentlich im Bett oder auf der Terrasse? Oh, gerne im Bett, oder? Ja, wir können uns unser Frühstück aber auch selber machen. Jetzt lass dich mal verwöhnen, Hübscher. Bernd hat extra All-Inclusive gebucht. All-Inclusive, geil. Was bietest du da alles so an? Zum Beispiel Massagen, Schnucki. Medizinisch, Wellness, Aromaöl und Hotstone. Hotstone? Und sag mal, vom Massieren, da bekommt man so eine Muckis, oder? Sag mal, flirtest du jetzt, oder was? Na, jetzt lass doch mal. Eure Kajüte ist hier rechts, frisch bezogen, Samt und Seide. Meine Kajüte ist gleich nebenan, falls was ist, einfach klopfen. Bestimmt. Zum Sonnendeck geht's da hinten die Leiter hoch. Klappstühle, Sonnenschirm, Cocktails, gibt's alles da oben. Geil. Bei mir müsst ihr keinen Finger rühren. Nur beim Schleusen, da brauche ich einen starken Mann. Das mache ich. Okay. Das ist so mega klasse. Die zwei Knoten hast du schnell gelernt. Easy. Ich glaube, ich muss mal kurz an die frische Luft. Ja, Anton, ganz wichtig, die Bordtoilette. Pepe, guck mal. Mhm. Ist ein bisschen eigensinnig, das Scheißteil. Kleiner Knopf hier unten, so lange drücken, bis Seewasser kommt. Und gerne auch häppchenweise spülen. Wird sonst zu viel. Häppchenweise spülen. Papier in den kleinen Eimer hier, nicht ins Klo. Sonst verstopft die Schose. Ja, ich glaube, das war's. Anton, geht's dir gut? Fantastisch! Na gut, dann wäre das jetzt die letzte Chance, von Bord zu gehen. Ich schmeiß sonst den Motor an. Das wird der Wahnsinn! Okay, okay, Leinen los! Sagt man so, oder? Ein geborener Seemann. Oh, na denn, Mantau. Iskola? Bernd? Ja, gerne. Also, wenn ich Bernd sagen dürfte. Ja, ich bin die Petra. Ja, ja, ja. Ach, und Sie haben die beiden zusammengebracht. Moment, ich notiere. Magische Angelegenheit. Ach, aus der Grundschule, sagen Sie. Oh, das ist ja hübsch. Nee, wie? Ach, jungfräulich, ne. Hat er denn vorher einen Schauer keinen? Ach so. Na, dann hat er sich wohl aufgehoben, was? Ja, gut, auch. Ich denke, das genügt mir jetzt erstmal, ne? Ja, wen denn? K-A-L-C-E-K, ja, hab ich. Und das ist jetzt wirklich mit dem Brautpaar so abgesprochen? Na dann, vielen Dank fürs Gespräch, ne? Tschüss, tschüss. Ist das herrlich. Kaum bin ich auf dem Wasser, spannt meine Seele weit ihre Flügel aus. Fliegt über stille Lande, als flöge sie nach Haus. Inga Lindström. Josef von Eichendorf. Oh, ganz schön heiß in der Sonne. Und deshalb gibt's jetzt Sonnencreme. Der schon wieder. Musst du nicht ans Steuer? Das geht schon. Wer möchte zuerst? Ich kann meinen zukünftigen Ehemann auch selbst eincremen, ja? Anton, jetzt lass doch mal die Creme in der Hand. Das macht total Sinn, dass er... Oh. Ja. Oh. Wow. Tut das gut, ja? Mensch, das ist der Hammer. Was diese starken Hände ausmachen, das ist der Oberknaller. So, und hier auch noch ein bisschen. Ja, nicht so fest. Und hinter den Ohrläppchen nicht vergessen. Anton, das musst du auch machen. Nö, danke. Ich bestehe darauf, dass du gleich mein Mann... Oh. Sag mal, was ganz anderes, Vince. Hab ich da vorhin tatsächlich Lachspastete im Kühlschrank gesehen? Ja, klar. Magst du welche? Oh. Anton liebt Lachspastete. Ach was. Sag doch was, Anton. Ehrlich, du hast Lachspastete? Mhm. Na ja. Vielleicht gebe ich ihm doch noch mal eine Chance. Ach, Vince. Oh. Ja, Frau Baxen, zu sechst. Wenn Bernd Kalkcheck mitbringt, dann darf mein Manni-Männchen nicht fehlen. Also, Braunert Manfred. Nee, das ist nicht Pepes Vater, also wirklich nicht. Was? Moment, ich frag mal. Elke? Ja, was ist denn? Frau Baxen fragt, welchen Mann du an deiner Seite mitbringst. Was? Das doch, gib mal her, komm. Seit wann funktioniert eine Frau immer nur in Gegenwart eines Mannes? Ha? Na, Frau Baxen, dann denken Sie das nächste Mal nach, bevor Sie fragen. Guten Tag auch. Ich war noch gar nicht fertig. Ja, ich aber. Sag mal, hast du Mutti gesehen? In ihrem Zimmer? Nee, da war ich gerade. Na und, ist der Koffer da? Oh, Scheiße. Der war auf dem Schrank. Dann hat sie sich wohl alleine auf den Weg nach Hause gemacht. Mensch, Astrid, das wird immer schlimmer. Los, zum Heulen haben wir später Zeit. Du gehst zur Bushaltestelle und ich zum S-Bahnhof. Ach Gott, ja. Los. Anton, alles gut da drin? Ja, ja. Die Lachspastete war es, oder? Nein. Die war eigentlich noch ganz frisch. Oh, es ist wirklich alles gut. Ihr könnt gehen. Oh, Scheiße. Anton? Ja? Also hast du Klopapier in die Toilette geworfen? Ja. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ja, wie? Hätte ich es mit der Hand abwischen sollen, oder was? Schnucki, oh. Da steht ein Eimer neben dem Klo, da kommen die benutzten Blättchen rein. Vince hat es uns extra erklärt, Anton, ganz ehrlich. Kein Problem, ist kein Problem, das haben wir gleich. Nein, nicht reinkommen, ich kann das alleine machen. Ja, kannst du, Darling, aber dann dauert es 2 Stunden länger. Ich habe hier meine kleinen Geschäftsführer. Anton. Sag mal, wie lange hast du das denn gesammelt? Kräftiger Junge, kräftiges Packerchen. Bitte, können wir das bitte nicht weiter kommentieren? Na, dann wollen wir mal. Na dann, legt mal los, Jungs. Also, die einzige Frage, die wir noch nicht geklärt hatten, war, wie die Erdmännchen aus der Zukunft mit den Menschen aus der Vergangenheit kommunizieren. Aber Pepe hat eine super Idee. Ja, sie machen's wie die Heringe. Die Heringe? Ja. Sie furzen. Das ist genial. Jeder versteht diese Art der Kommunikation. Sogar die Heringe. Die können über mehr als 3 Oktaven furzen. Bis zu 8 Sekunden pro Ton. Und so machen es unsere Erdmännchen auch. Wie eine Art Morse-Alphabet. Aber sie können auch Emotionen transportieren. Trauer klingt so. Wut hingegen so. So geht lustig. Und so geht verliebt. Das ist eure Idee. So ein präpubertärer Ekelquatsch. Naja, ich gebe zu, da fehlen noch ein paar Handlungsbögen und Figuren. Aber daran können wir ja arbeiten. Richtig, Anton? Ich glaube, Vicky hat recht. Hä? Womit? Ist schon eine etwas alberne Idee, die du da hattest. Danke, Anton. Ich dachte schon, du findest das wirklich gut. Nee. Ihr wollt doch etwas machen, das aufrüttelt und bewegt. Etwas mit gesellschaftlicher Relevanz. Und trotzdem soll es persönlich sein. Ja. Warum machen wir dann nicht was über die Bluterkrankung deiner Mutter, Pepe? Was für eine Bluterkrankung? Pepes Mutter liegt doch im Krankenhaus. Was? Sie hat Leukämie. Wusstest du das nicht? Nee. Leukämie? Seit wann ist sie denn im Krankenhaus? Und wann kommt sie wieder raus? Wohnst du jetzt bei deinem Vater? Warum hast denn du nichts erzählt? Ja, Anton, das sind super Fragen. Aber heb sie dir auf. Wie? Aufheben? Können wir nicht einfach weiter an der Erdmännchen-Idee arbeiten? Die hat echt Potenzial. Leute, seht ihr das denn nicht? Leukämie, beleuchtet von 3 jungen Heranwachsenden, aus ganz persönlichen Beweggründen. Damit gewinnen wir den Wettbewerb. Naja, was meinst du, Pepe? Was? Sorry, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Mach mal das blöde Turmband aus. Hallo? Entschuldigung. Bleiben Sie doch mal stehen, bitte. Vielleicht könnten Sie mich nach Hause bringen. Verstehen Sie, ich habe meine Zimmernummer einfach vergessen. Hallo? Hallo? Evelyn! Ja? Evelyn! Wie kann ich Ihnen helfen? Wo willst du denn hin? Zur S-Bahn. Wir haben dich gesucht. Elke ist in die andere Richtung gelaufen. Ach, Astrid. Ach, das ist gut, dass du da bist. Du, die haben mich hier einfach abgestellt. Mensch, Evelyn, warum willst du denn unbedingt weg? Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin muss. Ja, eben. Und warum bist du dann hier? Das weiß ich nicht. Ja, vielleicht einfach mal was anderes sehen. Ne? Ist ja sonst auch langweilig, oder? Weißt du was? Da hast du recht. Na komm. Hörst du das? Die Wildgänse da draußen? Oh, geht das jetzt die ganze Nacht so? Nicht, wenn wir uns auf was anderes konzentrieren. Auf, das kitzelt. Hey. Pepe, bitte. Vince schläft nebenan. Ja, und? Ja, ich will nicht, dass er uns hört. Du bist so ein Spießer. Was wäre denn daran so schlimm? Oh. Wer weiß. Vielleicht will er ja mitmachen. Wieso sollte er das wollen? ist doch nur eine Fantasie. Ach, du spinnst. Und das würde dich gar nicht, nicht mal so ein bisschen geil machen? Sag mal, bin ich dir nicht mehr sexy genug? Darum geht's doch jetzt überhaupt nicht. Ja, warum denn dann? Anton, mein liebes, liebes Schnuffelwuffelchen. Ich liebe dich genauso, wie du bist. Na toll. Wie? Das war jetzt die falsche Antwort, oder was? Was hätte ich denn sagen sollen? Anton? Das war's jetzt, oder was? Oh, geil. Aha. Der Herr Schauer, der hatte schon mal sowas angedeutet. Nein. Er in seinen Therapeuten oder andersrum? Ach, Herr Raschke in Herrn Schauer. Und wie hat das der Herr Hartwigsen verkraftet? Trennung? Ach, und wieder Versöhnung? Das ist ja ein dicker Hund. Und sagen Sie mal, Herr Frau, ach, ich kann Sie doch nicht einfach Johnny nennen. Ja, ja, ist ja gut, Johnny. Johnny, ja, hab ich verstanden. Ja, ja, Sie haben keinen. Ja, Penis, ich hab's verstanden. Aber Herr Johnny, kommen Sie denn jetzt allein oder in Begleitung? Da denken Sie doch einfach nochmal drüber nach und dann melden Sie sich zeitnah, nicht? Dankeschön. Ja, ja, Johnny. Ja, ja, tschüss, tschüss. Rate mal, welches der folgenden Länder noch nie am ESC teilgenommen hat. Ich schmück es wieder in deinem Lieblingsbuch. Armenien, Australien, Liechtenstein oder Israel? So, runter mit den Höschen. Wer kommt mit ins Wasser? Ich komme. Anton, du bist beschnitten. Los, ausziehen, Anton. Nee, danke. Mir ist gerade nicht so. Jetzt kommt, Leute. Wieso musst du dich denn dabei nackt machen? Bei Ralf auf dem Campingplatz hast du dich doch auch so geschämt. Mein lieber Schatz, es ist alles eine Frage des Publikums. Oh, na toll, jetzt habt ihr mein Buch nass. Oh, Anton, das ist herrlich. Komm rein, bitte, bitte, bitte, komm. Wunderschön. Nein, danke. Sag mal, steht ihr zwei eigentlich auf Würstchen? Was? Na, dann würde ich heute Abend mal ein Grillerchen machen. Grillerchen klingt super. Juhu. Standesamt Schnackenburg, Baxen am Apparat. Wer ist da? Krätschen? Ein Kühlschrank? Welche Hochzeitstorte? Ach so, die kommt von Ihnen. Verstehe. Also in der Teeküche, da stünde ein 50-Liter-Modell. Nein? Wie groß soll die denn bitte sein? Baxen am Apparat. Nee, wir haben kein Akkordeon. Ach so, Sie wollen mit Ihrem Akkordeon. Was haben Sie denn für ein Auto? Wieso, was haben Sie denn für ein Akkordeon? Ja, Baxen hier. Im benachbarten Gasthof könnten Sie eine Gefriertruhe leer holen. Nein? Kühlschrank, ja, hab ich verstanden. Baxen am Apparat. Raschke, der Therapeut? Ja, ja, ehemaliger, ich weiß schon. Die Rede? Na, die Rede halte ich. Das schließt ja auch mein Standesamt. Baxen hier. Nein, Herr Dr. Storm, bei aller Liebe, ich kann nicht versprechen, dass Ihr Akkordeon nicht nass wird. Mann, die Hochzeit findet auf dem Steg statt. Seit wann darf ein Akkordeon nicht nass werden, ne? Das ist ein Schifferklavier. Herr Raschke, 5 Minuten Redezeit. Mehr nicht. Gut, 7 Minuten. 10 Minuten, das ist mein letztes Angebot. Baxen hier. Was? Unterkünfte, Party-Location? Sag mal, wisst ihr, das ist doch alles ein bisschen kurzfristig, oder? Ja, ja doch. Ich tue ja mein Bestes. Herr Dr. Storm, ich hab's in den Unterlagen gefunden. Gildo Horn, Carlos Sobral und Nena. Ja, ich sagte Gildo Horn. Was schreien Sie mich denn jetzt an? Das sind doch nicht meine Wünsche. Gut, Herr Raschke, dann halten Sie doch die verdammte Rede. Wissen Sie was? Sie können mich mal. Tschüss! Hi, ich bin die Anrufbeantworterin von Anton Hartwigsen. Nennt mich Betty und spricht nach dem Piep. Standesamt Schnackenbruch, Baxen am Apparat. Herr Hartwigsen, ich erreiche Herrn Schauer nicht. Ich wollte mich ja nur vergewissern, dass die aktuellen Planungsänderungen auch wirklich in Ihrem Sinne sind. Ich würde mich so über einen kurzen Rückruf freuen, wirklich. Tschüss, tschüss. Läufst du? Jep, fang an. Und warum kannst du ihn nicht befragen? Weil du sein bester Freund bist. Das macht es authentischer. Bist du bereit, Pepe? Nun, fang schon an. Du hast mir vorhin erzählt, dass deine Mama im Krankenhaus liegt. Ich hab noch nicht so richtig verstanden, was sie hat. Leukämie. Blutkrebs. Und was bedeutet das? Bin ich Arzt? Frag ihn, seit wann sie das hat. Seit wann hat sie das denn? Weiß nicht. Seit 3 Wochen. Kaum hat sie es uns gesagt, war sie schon im Krankenhaus. Und kannst du sie besuchen? Ja, nee, ist kompliziert. Frag ihn nach der Chemo. Muss das sein? Ich glaube, er will nicht. Das muss wehtun, sonst wird es nicht gut. Hat deine Mama noch ihre Haare? Was ist denn das für eine Scheißfrage? Ja, super. Frag, ob er die Typisierung für die Knochenmarkspende schon gemacht hat. Was? Ja, verdammt, ich hab mir schon Blut abnehmen lassen. Aber es passt nicht. Keiner von uns passt. Nicht mal Hannes, mein verblödeter Vater. Super, das ist echt großartig. Was soll daran großartig sein? Ich glaube, er braucht eine Pause. Frag ihn, ob er Angst hat, sie zu verlieren. Nein, natürlich nicht, weil sie mir völlig scheißegal ist. Hä? Klar hab ich Angst, denn sie ist meine Mama, verdammt. Mach aus, Vicky. Aber das wollen die Leute hören. Bitte mach das aus. Nein. Dann mach ich es halt. Boah, das war sensationell, wie du das Filet hingekriegt hast. Gigantisch. Und die Guacamole dazu. Echt, das freut mich aber. Also doch kein aufgeblasener Gockel? Das hast du gehört? Ist zwar nicht zu überhören. Naja, sorry, aber ich habe mit deiner Anwesenheit ein bisschen gefremdelt. Aber mit dieser Guacamole hast du dich direkt in mein Herz gerührt. Oh, Leute, wenn wir uns jetzt alle so gut verstehen. Ihr spielt doch gerne, oder? Ja. Pepe kann nicht verlieren. Ja, ich bin nicht so der Spieletyp. Ja, keine Sorge. In diesem Spiel gibt's nur Gewinner. Mutti, du musst mir versprechen, dass du nicht alleine die Wohnung verlässt. Ja, aber wenn ich mal was einkaufen muss. Ach, das besorgen wir dir. Ja, und wenn ich mal spazieren gehen will. Ja, dann komm ich mit, oder Astrid? Ja, aber wenn ich mal jemand anderen sehen will. Ja, dann machst du eben den Fernseher an. Ach, Fernseher, immer Fernsehen. Ja, hallo? Wollen wir mal deinen Koffer auspacken? Ah, ja, Frau Bax. Nee, den brauche ich doch später zu Hause. Aber ja? Evelyn, wir sind doch zu Hause. 11.000 Euro! Haben wir gewonnen? Nee. Nein, das geht ganz sicher nicht auf unsere Rechnung. Sieht nicht so aus. Ja. Schade. Ja, das verstehe ich. Nein, davon wusste ich nichts. Na, das muss ich erst mit Frau Schauer besprechen. Ja, gut. Das wäre sehr nett. Ja, danke. Wer war denn das? Die Standesbeamtin. Ja, und? Irgendwas läuft ja aus dem Ruder. Gut, eine 4. Ich ziehe eine Karte und lese vor, was unter Nummer 4 steht. Dann müsst ihr mit Ja oder Nein antworten, indem ihr verdeckt ein Steinchen hier in den Sack werft. Okay. Rotes Steinchen für Ja, schwarzes Steinchen für Nein. Wenn eine 6 würfelt, landet auf dem Aktionsfeld. Und dann wird's erfahrungsgemäß so richtig spannend. Verstanden? Verstanden. Also unter Nummer 4 steht, mein linker Nachbar sieht gut aus. Ja gut, also in so einer Runde. Ja. Und das wäre ja in dem Fall dann ich, ne? Also kommt, alle Steinchen drin? Ja. Anton, doch. Ja. Okay, dann lass mal sehen. Dreimal ja. Na bitte. Echt? Ihr Schmeichler. Pepe ist dran. Okay. Mit 2. Hattest du schon mal Sex am Arbeitsplatz? Geile Frage. Na, mein Schatz, schon mal mit Bernd geknattert? Never fuck the company. Alles klar. So, alle Steinchen drin? Ja. Ja. Mhm. Es sind... Wuhu! Okay. 2-mal ja. Okay, Schatzi. Mit wem hattest du denn schon mal am Arbeitsplatz? Und so du, Vince? Warst du schon mal hier auf dem Boot? Hä? Ey, ganz wichtig. Die Ergebnisse bleiben unkommentiert. Anton ist dran. Geiles Spiel. Yes, eine 6. Ach du Scheiße. Was ist los? Was? Gib einem Mitspieler deiner Wahl einen Zungenkuss. Na, komm her, mein Schatz. In Klammern nicht deinem Partner. Wuhu! Muss ich das jetzt wirklich? Ja, Regel ist Regel. Das sind immer deine Worte. Ja, naja, aber... Anton, jetzt komm schon. Gut, ja, weil du so gut kochen kannst. Ja, komm. Okay. So, die Aufgabe ist dann erfüllt, ne? So, Freunde. Oh. Boah, kann der knutschen. Ich sag dir das, pass mal auf. Vince ist wieder dran. Oh, alles klar. Eine 3, lame. Na, obwohl. Okay, die Frage lautet, ich beabsichtige, heute Abend noch Sex zu haben. Okay. Gut, alle bereit? Ja. So, und das Ergebnis lautet... 3-mal, ja? Upsi. Findest du, Schwein? Also zählt Selbstbefriedigung auch dazu. Und die Ergebnisse bleiben unkommentiert. Ah ja. Ja, stimmt. Cheers, ihr Tiger. Hier ist die Liste von Frau Barksen. Wer hat denn die Striptease-Tänzer bestellt? Also ich versuche nochmal den Bernd zu erreichen. Spricht doch nichts gegen Striptease-Tänzer, oder? Nee, außer 500 Euro gar nichts. Aber wozu drei von denen? Na, für jede von uns einen. Och, darauf einen Düscher denken. Prösterchen. Ja, wieder mal nur die Mailbox. Ah, lecker. Ja, Bernd, Elke hier, ruf mich sofort zurück, wenn du das hörst, ja? Also, ich weiß ja nicht, findet ihr das wirklich einen Grund zum Feiern? Ah. Wo sollen wir denn bitte schön 11.000 Euro hernehmen? Da müssen wir halt ein paar Sachen wieder absagen. Was kann man denn Stripper stornieren? Ah, das ist Manfred. Was denn, lässt du uns jetzt allein? Wo geht sie denn hin? Schlaf gut, ihr Süßen. Geiles Spiel, oder? Wie kann denn sowas auf einer Aktionskarte stehen? Ich sag's dir, das ist das erste Spiel, was mir wirklich Spaß macht. Oh Mann, passiert das jetzt wirklich? Und ich liebe dich dafür. Hast du deine Unterhose noch an? Ich dachte, dann hat er was zum Ausziehen. Und wie läuft das jetzt rein logistisch ab? Mein lieber Schatz, nicht denken, fallen lassen, das ist die Devise. Warum habe ich das Gefühl, du machst das nicht zum ersten Mal? Wir könnten doch eigentlich schon mal anfangen, oder? Dann fällt ihm das Einsteigen leichter. Ich glaube nicht, dass der Einstieg Schwierigkeiten hat. Wieso muss ich die ganze Zeit darüber nachdenken, wie er das verstopfte Klo... Anton, bitte, mach's nicht kaputt. Du bist ja regelrecht versessen darauf. So, ihr Tiger, wer möchte zuerst kosten? Oh. Das war meisterlich. Mein Moneymännchen, hör mal. Bist du noch aufnahmefähig? Ich? Immer. Das ist doch ernst mit uns, oder? Bist du schwanger? Hättest du wohl gerne. Nee, jetzt mal im Ernst. Jetzt, wo Pepe in den Hafen der Ehe einschippert. Ja? Wirst du zu meinem ersten Offizier? Klar. Dann steh ich mal in See. Und hier folgen die Risiken und Nebenwirkungen. Du hast einen Beipackzettel? Oh. Lass mich mal vorbei. Oh. Da geh ich hier nach. Anton, was ist das? Entschuldigt bitte, aber ich glaube, es reicht jetzt. Ich glaube, es reicht. Warum denn? Wir haben die Aktionskarte doch ausreichend bedient, oder? Anton, sollen wir es mal hiermit versuchen? Nein, stopp, es liegt nicht am Equipment. Wirklich, wirklich. Ich finde es einfach nur irgendwie... Ich fühle mich nicht wohl dabei. Es lief gerade so gut, Anton. Was soll denn das jetzt? Ja, für dich vielleicht, aber nicht für mich. Vielleicht mal die Position wechseln. Nein, Mann. Können wir nicht einfach damit aufhören? Schnuffi, niemand zwingt dich jetzt hier dabei zu sein. Genau. Was? Du kannst auch einfach nur zugucken. Wie bitte? Ja, oder ein Buch lesen. Ja. Während du hier weiter mit Vince rummachst. Ja, oder... Sag mal, spinnst du? Muss ich mich jetzt gleich beleidigen werden? Ich habe mich auf diese blöde Aktionskarte eingelassen. Ja, okay, weil du es unbedingt wolltest. Und jetzt habe ich halt festgestellt, dass ich mich dabei scheiße fühle, wenn ich dir dabei zusehen muss, wie du hier mit... Nein! Ich möchte, dass wir die Sache an dieser Stelle einvernehmlich beenden. Einvernehmlich? Ja. Leute, ist doch kein Ding. Mann. Alle müssen Spaß haben, sonst ist Kacke. Ja, aber weißt du, ich habe ja auch kein Problem, wenn ihr zwei jetzt hier miteinander... Ich will aber nicht mit ihm. Verstehst du nicht? Ich will mit dir. Nur mit dir. Okay. Alles klar, Leute. Ich bin dann mal raus. Das ist eine längere Diskussion. Dankeschön. Dankeschön. Ach, du dicker Hund. Darf ich? Und was heißt das jetzt? Regelmäßige Kaffeekränzchen in der Onkologie. Fatigue-Syndrom. Was? Chronische Erschöpfung, geschwächtes Immunsystem. Aber die Leukämie ist geheilt. Na, klopf mal auf Holz. Soll ich einen Whisky holen? Ab hier überspiele ich, okay? Jo. Ihr seid solche Amateure. Aber Radio Rattenschwanz soll Spaß machen. Genau. Es macht aber nur euch Spaß und nicht dem Hörer. Wir haben doch gar keine Hörer. Merkst du selbst. Punkt an Vicky. Im Ernst. Ihr müsst euch überlegen, was ihr wollt. Wenn ihr euch nur selbst bespaßen wollt, dann bin ich raus. Wenn ihr es aber ernst meint, dann helfe ich euch gerne. Nur müssen wir neue Formate entwickeln. Wir müssen uns für andere Themen interessieren und andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Nicht nur die Jungsperspektive, auch die Sicht der Mädchen einbeziehen und die Sicht der Erwachsenen. Das kann unglaublich gut werden. Was meint ihr? Jetzt ehrlich? Ja, was denkt ihr? Ich glaube, Du bist raus. Was heißt denn da so blöde? Er hat recht. Du bist sowas von raus. Ihr seid wie dick und doof. Verknallt in eure eigene Beschränktheit. Wisst ihr was? Ich gehe. DJ in Party Location. Stripper. Unterkünfte für alle. Da hat sich euer Johnny aber ganz schön ins Zeug gelegt. Ja, na, wenn er das auch bezahlen kann, der Herr Trauzeuge. Er hat es doch nur gut gemeint. Ganz bestimmt. Mutti, mach mal bitte den Fernseher aus. Du hast doch gesagt, ich soll fernsehen. Was ist denn mit Papa Wixhausen? Schuldet der dir nicht noch 20 Jahre Unterhalt? Wenn du glaubst, das beeindruckt den, wenn ich jetzt da... Anrufen. Ich sag, was? Anrufen. Sofort. Ja, ja, ich mach ja schon. Guten Morgen. Ich hab dir deine Lieblingseier gemacht. Die, die es immer gibt. Ganz genau, sie baut sie Eier Benedikt. Ich hab keinen Appetit, danke. Aber die magst du doch. Ja. Ja, Anton, die mag ich. Aber nicht jeden Tag für den Rest meines Lebens. Kann ich jetzt wieder fernsehen, Elke? Mutti, jetzt nicht. Ja, mal so, mal so. Ja? Hallo, Babette, Elke hier. Du, ist Ralf zu sprechen? Moment. Abwimmel, das ist ja Elke. Auf. Er redet nicht mit dir. Gib ihn mir. Sag das mit dem Anwalt. Achso, sein Anwalt hat es ihm verboten, bis die Scheidung durch ist. Ralf, ich kann dich hören. Ja, ja, ich dich aber nicht. Sag mal, geht's noch? Dein Sohn heiratet. Ja, wen will der denn heiraten? Ach, du bist gemein. Und wenn du zur Trauung erscheinst und dich mit einem angemessenen Betrag an den Kosten der Hochzeit beteiligst, dann kannst du dir die Anwälte sparen, dann gebe ich dir meine Einwilligung zur Scheidung so. Das machst du, Ralf. Das mache ich natürlich. Doch, natürlich machst du das. Der Vater der Braut hat das zu zahlen. Wer soll denn da die Braut sein? Das sind zwei Kerle. Sei mal ruhig. Wann soll denn die Hochzeit sein? Morgen. Morgen. Die spinnt ja. Und tschüss. Aber... Was für ein bezauberndes Märchen. Ja, und jetzt? Ich wüsste schon was. So? Aber... Aber? Ich soll ja nicht. Was denn? Geile Eier. Du willst wirklich nicht? Danke. Hilfe, wir könnten auch zusammen in die Pilze gehen. Du und ich allein im Wald? Müsste aber früh genug zurück sein. Wind-App sagt, heute wird stürmisch. Vince, du hattest was von der Angel gesagt, oder? Ja, in meiner Kajüte oben auf dem Schrank. Jo. Angeln? Naja, okay. Aber was machen wir, wenn wir einen fangen? Hab sie. Jutti. Okay, dann halt angeln. Warte, ich muss nur noch mal ganz schnell aufs Klo und Zähne putzen. Kannst du mir das mit dem Motor nochmal erklären? Wie wird das, wenn ich hier drehe, dann ist Gas, ne? Ja, genau, ist ganz easy. Und andersrum fährst du rückwärts. Und gibt's einen Ersatzakku? Brauchst du nicht, der ist voll. Reicht für 20 Kilometer. Mega. Aber warte, ich geb dir noch ein paar Köder mit. Geil. Hallo, Moment, ich brauche noch ein Minütchen. Hier, ein paar richtig schön dicke Mehlwürmer. Die knuspern sie am liebsten. Hammer, danke dir. Ja, kein Ding. Bis später. Schön mit Öl und bring Zander mit. Easy. Hallo, was soll das denn? Du kannst doch überhaupt nicht angeln. Geschweige denn irgendwas töten. Hallo, kannst du mal bitte mit mir reden? Oh Mann, habe ich irgendwas falsch gemacht? Anton? Was? Chillax. Massage? Ja, bitte. Oh. Oh. Ich wusste ja nicht. Was? Dass man am Effi nackig ist? Ist dir Mann zu sprechen? Schnutzelkater, hier ist ein Textiler für dich. Was wollen Sie denn? Kalczyk, mein Name, mein Hund und ich, wir sind hier, um Ihrem Zukünftigen die Knochen zu brechen. Ralf! Schön, Sie wiederzusehen, Dr. Storm. Jetzt brauche ich mal da rauskommen. Morgen. Hi. Donnerwetter, meine Güte, Gretchen, Sie sehen ja blendend aus. Ja, 15 Kilo in 4 Monaten. Und was ist das? That is die Hochzeitstorte. Die ist der Hammer. Mhm. Und dieses Ungetüm auf der Rückbank? Dieses Ungetüm, Herr Kollege, ist mein Akkordeon. Geil, geil, geil, geil, geil, geil, geil. Und wo sollen wir jetzt hin? Wir finden schon ein Plätzchen. Pat, muss mal ein Stück rüber noch. Aber hey, please don't fetch so much. Ich hab die ganze Nacht in die Küche gesucht. Achtung, ich schließe die Tür. Komm, pflanz dich da drüben, wenn ich fahre. Kannst du überhaupt Auto fahren? Die Frage ist, mein lieber Freund, ob ich es darf. Oh nein, nein, bitte, Musterzeichen. Johnny, auf einer Skala von 1 bis 10, wie manisch fühlst du dich gerade? Volle Punkte! Gott, steh uns bei. Wir haben Angst und sind da. Aber der Kuchen ist shriveling, hang on. Gott, weiß ich, bin kein Edelstein. Locker lassen. Oh, wie denn? Mach's wie Pepe und entspann dich. Der wirft jetzt gerade gechillt eine Pose ins Wasser. Du kennst ihn nicht. Muss ich auch nicht. Pepe und ich, wir sind... Ja? Oh, das ist gut. Hier, ja? Ja. Was seid ihr? Wer? Pepe und du. Ach so. Naja, kennst du diese alte Sage über Kugelwesen? Was für Dinge? Kugelwesen. Die waren so glücklich, dass sie dem Göttervater mit ihrer andauernden Glückseligkeit derart auf die Ketten gegangen sind, dass er sie alle in zwei Teile geschlagen hat. Und dann waren alle tot? Nein, aber alle waren auf der Suche nach ihrer anderen Hälfte. Das ist schon ein bisschen ESO. Ja, ja, aber genau das sind wir. Pepe und ich, wir sind ein Kugelwesen. Unzertrennbar, schon immer gewesen. Oh, oh Gott, ist das gut. Das magst du, ja? Kannst du bitte nie wieder damit aufhören? Du fährst. Wieso? Ich brauche meine Hände. Ja, wozu? Hör jetzt bitte auf, nachzufragen, Mucki. Mensch, wer schickt dich denn? Gibt's denn da so viele Möglichkeiten? Naja. Bloß anschnallen. Anschnallen. Und gib ihr dein Handy. Hm? Was? Nein. Warum? Hast du was zu verbergen? Nein, natürlich nicht. Das würde mich jetzt aber auch interessieren. Freischalten. Mach ich nicht. Willst du meinen Hund kennenlernen? Bitte schön. Sehr gut, so. Und jetzt dahin. Dahin? Das ist aber 4 Stunden entfernt. Der Tank ist voll. Los, fahr. Na gut, dass wir uns was angezogen haben. Ja, da seid ihr ja endlich. Ja, wo sieht man euch Toteltäubchen auch mal wieder? Entschuldigung, es ging gestern etwas länger. Hör auf, verschont mich bitte mit den Details. Ach, schade. Und wo ist der Herr Kalczyk abgeblieben? Der nimmt sein eigenes Auto. Und dieser Johnny, was ist mit dem? Ist unterwegs. Und jetzt beruhigt er mal. Ich dachte, das sind die Schnittchen. Alles wird gut. Oh, das ist ja ein schönes Auto. Das ist Bruno, oh. Evelyn. Den hast du doch im Preisrätsel gewonnen. Ach ja, so ein wollte ich doch immer schon mal haben. Nee, Elke, nicht hinten einsteigen. Was denn? Und wir sind doch nicht mehr in der Fahrschule, Herr Drum, du musst in Übung bleiben. Ja, und komm. Wenn du nicht fährst, dann fahr ich. Jetzt übt doch mal nicht so einen Druck auf das arme Mädchen aus. Elke. Ja, ist schon gut. Müsst ihr aber die Schnittchen verteilen. Ja, machen wir. Elke. Hört doch Elke. Auf, ihr Spinner. Elke. Tür zu. Und los. Wer Nancy und Norbert sind, habe ich dich gefragt. Muckiland, das sind Geschäftsbeziehungen aus Köln. So, so. Fotoordner sind oft sehr aufschlussreich. Ja, dann guck doch nach, da wirst du nichts finden. Wenn man weiter runterscrollt, da findet man die Ausgeblendeten. Wo? Jetzt leg doch dieses verdammte weiter, Handy aus. Weiter, weiter hier. Und wem glaubst du mehr, deinem Schnurzelkater oder diesem Verbrecher? Da. Du notgeiler Widerling! Ich bin kein notgeiler Widerling! Das hier nennst du eine Geschäftsbeziehung? Geschäftsbeziehung, ja. Oh. Darf ich auch mal mein sehen? Gott, das sind doch Kerstin und Holger! Das kannst du doch aus der Perspektive gar nicht erkennen! Und ab! Au. Das hier ist die geblümte Tischdecke von Kerstin! Aber so eine Tischdecke gibt's bestimmt auch in Köln zu kaufen! Du Schwein! Du verlogenes, au, widerwärtiges Schwein! Oh, komm, Baby! Vincent, was hast du gesagt, dass du... Wow! Oh, Scheiße! Also? Oh, Pepe! Vince hat mich nur massiert. Na, ich würde dir schon ein bisschen mehr berechnen. Oh, fuck. Vince? Ja? Ich wollte fragen, ob du noch eine neue Pose irgendwo hast. Was denn für eine Pose? Klar, ist die alte abgebrochen. Ja, leider. Hab ich mir schon gedacht. War eh nur geklebt, das Scheißding. Hey. Sorry, Mann. Hier. Danke dir. Bis später. Sag mal, können wir mal kurz darüber reden, was hier gerade passiert ist oder nicht passiert Zander ist? Zander war das, Vince, oder? Yo. Kommt. Denk an die Sturmwarnung, ja? Ja, fickt euch. Yo. Achso, Anton? Ja? Gibst du der Standesbeamtin Bescheid? Klasse. Tschö, mit du. Und in diesem Moment habe ich begriffen, dass niemand die Macht hat, einen Keil zwischen eure Liebe zu treiben. Oh. Und dann setze ich mit dem Vorspiel ein. Exakt. Oh, wow, toll. Super. Oh, Sweetheart, das ist mit Abstand die schönste Hochzeitsrede, die ich je gehört habe. Scheiße nochmal, ich würde dich ja knutschen, wenn ich nicht so derbe auf Muschi stehe. Schon klar. Ach, jemand einen Muffin? Noch sind sie warm. Oh Gott, ja, für mich bitte. Ich bin am Verhungern. Es sieht aus wie ein Raumzeitkontinuum. Aber da, etwas kommt aus dem Licht. Was ist das? Das sind Space-Erdmännchen. Ich glaube, sie wollen uns das mitteilen. Aber was? Oh Mann, das wird so geil. Und wenn fertig ist, schicken wir es deiner Mama ins Krankenhaus. Oh ja, dann habt ihr was zum Lachen. Genau. Hä? Was ist denn das für eine Nummer? Ach, das wird bestimmt Vince sein. Welcher Vince denn? Ja, der Skipper. Ich hab den Jungs auch wie abgesprochen die Handys weggenommen. Ach so, dann sind's die Jungs. Psst, ja. Leise, alle leise. Ja? Mama? Anton, mein Alter. Engelchen, wie geht's euch zwei Sonnenscheinchen denn? Ich komm morgen nach Hause. Was? Was? Wieso das? Ich glaube, Pepe will keine Hochzeit mehr. Was? Nein, nicht auf der Autobahn! Was ist denn los? Meine Pumpe. Hallo? Klappe halten. Hallo, was ist denn da los bei dir? Nichts, mein Großer. Was ist denn passiert? Ich hab dich lieb, Mama. Ich dich doch auch, Anton. Auch mein Volontierchen. Morgen dann. Halt, stopp! Nicht auflegen, Anton! Ach. Du kannst doch nicht mitten auf der Autobahn eine Vollbremsung machen. Ich hab's gewusst. Was hast du gewusst? Ja, dass dein Sohn ein verdammter Hosenschisser ist. Ich bin hier so scheiße. Ja, weil deiner eine verflucht anhängliche Nervengäse. Der klebt an meinem Pepe wieder. Überleg dir jetzt, was du sagst. Scheiß drauf, Fliege! Oh. Au! Oh, Mann! Oh! Jetzt darf man nicht mal mehr fluchen. Oh, was machst du da? So, das will ich jetzt wissen. Was? Man macht doch wenigstens die Warnblinkanlage an. Wir stehen hier so scheiße. Ja? Ich will meinen Sohn sprechen. Anton, deine Mutter. Ich will nicht. Soll ich sie sagen? Nein, ich weiß nicht. So, jetzt raus mit der Sprachrabe sofort. Frau Hartwigsen. Wichsen, bitte. Ich habe ihren Sohn geknattert. Was? Sorry. So, wir sind da. Hä? Scheißwetter. Standesamt Schnackenburg? Du unterschreibst jetzt diesen Scheck oder mein Hund beißt dir die Eier ab. Beißt dir die Eier ab? Ist ja schon gut, ich mach ja schon. Warte mal, Standesamt? Dankeschön, es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ralf, ich glaube, ich check was. Ja, okay, nein, was checkst du denn? Du hast die Haare schön! Was zur Hölle? Hey, Kalle! Johnny! Lass mich raus! Ich hab doch gesagt, Herr Kollege, nicht so viele Muffins auf einmal! Das war nicht mein Muffins, my friends! Das war wohl eher the Manic Motorrad! Auf Pepe und Anton! Pepe und Anton? Babette, das ist hier eine Riesenverarsche. Der Köter, der kam mir die ganze Zeit bekannt vor. Das ist hier Blütchen. Du hast auch gecheckt, ja? So was Beklopptes. Was soll das bitte für ein Hochzeitsgeschenk sein? Ich kann doch auch nicht dafür, dass der junge Böse von heute so spießig geworden ist. Vor Anton war der anders. Wer ist denn bitte hier dieser Johnny? Ich hab meinen Namen. Was ich hab den Namen gehört. Wer ist das denn? Ich hab meinen Namen. Besoffen? Weiß das nicht. Kenn die nicht. Elke? Ralf? Dein Mann war überaus großzügig. Hier, schau dir mal diesen Scheck an. Was? 11.000 Euro? Oh, haben wir jetzt doch gewonnen. Was? Zeig her. Was? Nicht dein Ernst. Steck schnell weg, Elke. Hey, zu mir sagst du mal, so viel hast du gar nicht. Er wollte unbedingt alles zahlen. Das wirst du mir büßen. So, Ralf, Mama, Astrid, hiermit. Billige ich in diese blöde, verfickte Scheidung Na, endlich! Endlich! Es ist zu spät! Babette! Was? Bitte! Nein! Ich werde dich nie heiraten! Nie! Babette, ich liebe dich! Oh Gott! Einmal die Milchstraße entlang drüber zur Venus und dann wieder zurück! Halt die Fresse mit der Milchstraße! Und wenn dein Konto nicht gedeckt ist, mein lieber Freund, dann... Hör doch auf, mit deinem scheiß Köter zu drohen! Ich kenn die Töne! Der tut doch nichts! Fliebchen! Fass! Klappe halten! Alle! Das hier ist ein Standesamt und kein Bolzplatz! Verdammte Scheiße, wir müssen Hilfe suchen! Wie denn? Schmeiß den Motor an und fliegt in den Anker! Wir suchen den Fluss nach ihm ab! Bist du verrückt? Komm wieder rein! Bei dem Wind kann ich nicht manövrieren! Tu, was ich sage! Sofort! Bert hat All-Inclusive gebucht! Ich fasse zusammen. Sie haben die Handys der Jungs beschlagnahmt. Und keiner von den beiden hat den blassesten Schimmer davon, was für eine Mischpoke hier auf sie wartet. Ja, aber sonst wird doch keine Überraschung mehr gewesen. Klappe halten, ich rede! Ja. Dafür sind sie auf die glorreiche Idee gekommen, das Hochzeitspaar mit einem Escort-Boy auf Kreuzfahrt zu schicken. Und nun hat eben dieser Escort-Boy seinen Job gemacht und, Zitat, Herrn Hartwigsen geknattert. Ja, aber lass doch der Jugend ihren Spaß. Sag sie mal, hat ihn jemand in den Kopf gekackt? Ich kann ihn nicht sehen. Wir müssen anflächen. Aber wir schreiben ab. Hier, nimm mein Handy und versuch Bert anzurufen. Ich komm mich ran. Hier, noch ein Stück, dann hast du. Hier ist eine Sandbank. Dann müssen wir da rein und ziehen. Schatzi, Mrs. Bombastik hat 7 Tonnen auf der Hüfte. Aber irgendwas müssen wir doch machen. Hier, Anton. Trink mal einen Tee. Du musst pusten, der Salz. Genau. Und wenn er doch ertrunken ist? Na komm, lenk dich mal ab, Anton. Hast du einen Lieblingsfilm? Ich will nicht ohne ihn leben. Ach, das ist aber nicht dein Lieblingsfilm. Mary Poppins. Echt? Ja, na und? Okay. Denk an die Szene nach dem Rummelplatz. Jane und Michael sind müde, wollen aber nicht einschlafen. Und Mary Poppins singt ihnen ein Lied vor. Genau. Bleibt schön wach und schlaft nicht. Nein, richtig. Und sie geben echt ihr Bestes, schaffen es aber einfach nicht wach zu bleiben. Stay awake, don't rest your head. Genau. Don't lie down upon your bed. Siehst du, geht doch. While the moon drifts in the sky, stay awake. Ach, Anton. Alles wird gut. Ist in Ordnung. Though the world is fast asleep, though your pillow's soft, deep, you're not sleepy as you seem. Stay awake, don't nod and dream. Stay awake, don't. Bruder. Moin. Mama, was machst du denn hier? Wir hatten den Eindruck, du brauchst Hilfe beim Abschleppen. Astrid? Ich glaube, dir ist da letzte Nacht was verloren gegangen. Dünnem Hebert! Ja, und ihr habt gedacht, dass ihr die Sandbank hier ohne mich auffüllen könnt, oder was? Sag mal, wo warst du denn? Wir haben dich die halbe Nacht lang gesucht. Ich bin fast umgekommen vor Sorge. Da hör mal, ihr wart doch plötzlich weg. Ich bin in einem strömenden Regen da hinten an Land und unter das Gewitter. Es ist mal unglaublich. In jeder Sekunde Blitze über mir, Anton, Blitze. Und dann plötzlich dieser ein mörderischer Blitz, der klang wie so ein überdimensionales Jojo mit Elektromotor. Und dann plötzlich war ich blind. Ich meine blind, also... Warte, ich komm rüber, warte. Nein. Jedenfalls, dieser Blitz. Anton, ich hab plötzlich nur noch Weiß gesehen. Und in diesem Weiß, da warst du. Da warst du und da war Vince. Und es hat plötzlich so höllisch wehgetan. Und mir ist klar geworden, dass ich dich nicht teilen will. Genauso wenig, wie du mich teilen willst. Und das habe ich in dem Moment verstanden. Verstehst du? Nein, ich glaube, ich verstehe gerade gar nichts. Okay. Die Sache ist, ich liebe dich. Willst du mich noch immer heiraten? Oh. Ja. Omi! Manfred! Willkommen auf der Mrs. Bombastik. Heilcheck! Ja, und Sonny, Dr. Storm, Gretchen und Eddie. Hallo. Sie sind alle gekommen, um uns richtig reinzureiten. Ob Sie noch heiraten wollen, hat der Schauer gefragt. Na, was sollen wir denn sonst machen? Wir kommen ja eh immer wieder zusammen. Ach, toll. Das merkst du selber, ne? Na, dann wollen wir mal. Wie was? Jetzt? Na, wenn ich jetzt war, dann, ihr Dreckspimmel, geht's ja würzlich. Hier, eure verschissenen Ringe. Ihr seid schon echt ein verrückter Haufen. Fängst du jetzt schon an zu heulen, Elke? Was, ich? Ach, Ivo. Hochzeiten waren schon immer das Schönste an der Ehe. Herr Raschke, Ihr großer Moment. Danke, danke. Wir haben uns heute hier versammelt, um Anton und Pepe in den gemeinsamen Hafen der Ehe zu schiffen. Also zu meinen. Entschuldigung, nochmal von vorn, bitte. Ganz kurz, Eddie, wenn wir jetzt eh unterbrechen, bevor wir gleich knutschen, darf ich mir nochmal kurz die Zähne putzen? Sag mal. Anton. Ein hoffnungsloser Fall. Ach, schön, dass wir alle wieder zu Hause sind. Ehrlich, Mutti, sind wir das? Na, wo sollen wir denn sonst sein? Also, manchmal redest du aber komisches Zeug. Männer, Cappuccino? Gerne, Bernd auch. Na und, ihr Spießer, wie lebt es sich so als verheiratetes Ehepaar? Oh, kommt ganz drauf an. Magst du was vom Rührei? Oder ein Omelett? Oder Spiegelei? Sunny side up? Oder down? Oder ein gekochtes Ei? Oder eine Frittata? Oder deine Eier Benedikt, Anton, die schmecken doch so lecker. Habt ihr einen Kochkurs belegt oder was mit all eurer Eier da? Pep und ich haben einfach nur herausgefunden, wie vielfältig Eier sein können. Wie auch immer. Anton, wegen Radioneurose, ja? Ja, hast du da jetzt einen Nachfolger gefunden? Ich denke schon, mein Volontärchen. Wen denn? Na, dir. Was? Aber ich bin doch nur dein... Nee, mein Anton, ab jetzt bist du mehr. Aber was ist mit dir? Ja, wenn's am schönsten ist, dann soll man aufhören. Oh. Taschentuch, Dickerchen. Ja, danke. Mutti, geht mal eben, Pippi. Das ist ja großartig. Mein Anton, ich gratuliere dir. Ja, danke. Oh, ich geh schon. Ich bin so stolz auf dich, mein frisch gebackener Chefmoderator. Komm her. Küss mich. Ja, mal los. Ich suche die Schauer. Wohnt ihr hier? Ja, einfach mit. Kaffee ist fertig. Runde. Füße abtreten, habe ich gesagt. Oh, sorry. Wollte dich stören. Jetzt komm. Oh, hallo, Kleiner. Na, wer bist du denn? Oh, nee, Mama. Zwei Schwuletten. Klappe, Danny. Aua. Hi, Pepe. Vicky? Ist das Vicky, Vicky? Wer ist das? Hi, Anton. Hi, Astrid. Vicky, ich hab dich gar nicht erkannt. Das ist ja ewig her. Sag mal, hast du nicht damals beim Rattenradio mitgemacht? Ja, und sie ist dann freiwillig ausgestiegen. Naja. Und später wieder eingestiegen. Wie bitte? Hätte ich mir eigentlich denken können, dass ihr immer noch aneinander klettert. Vicky, was machst denn du hier? Ich kann nicht mehr. Was? Was kannst du nicht mehr? Pepe, ich würde dir gern Danny vorstellen. Hi, Danny. Hi, Danny. Hi, Danny. Hi, Danny. Hallo. Wirk. Pepe, Danny ist dein Sohn. Sag bitte, dass das ein Scherz ist. Ja, ja. Tja, Leute, wie Bernd schon sagte, wenn's am schönsten ist, soll man aufhören. Wenn bei euch jetzt mehr Fragen offen als beantwortet sind, dann haben wir einiges richtig gemacht. Das war die erste Staffel Anton und Pepe. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Pepe, wer war denn in unserem Finale dabei? Mach mal ein bisschen feierliche Musik an. Da waren der rattenscharfe Daniel Zillmann, der verführerische Tim Oliver Schulz, die warmherzige Gabriela Maria Schmeide, die lebenshungrige Steffi Kühnert, die ewig jugendliche Barbara Nüsse, der heißblütige Thorsten Merten, der sanftmütige Heiko Pinkowski, der ekstatische Bernd Bossmann. Als Gäste waren diesmal dabei die einfühlsame Kathi Karrenbauer, der stürmische Eddie Oehle, der ausgebuffte Peter Trapner, die empfindsame Katja Danowski, die durchgeknallte Jasna Fritzi-Bauer, der einfühlsame Tom Lass, die zuckersüße Gail Tafts, der musikalische Bernhard Gefke, die willensstarke Luca Liekefeld, die vielversprechende Monika Anna Wojtilo sowie der rotzfreche Malte Maschke. Für den guten Ton waren Manuel Ruschewski, Angelika Körber, Philipp Neumann und Sven Kohlwage verantwortlich. Die Klänge kreierten und die Mischung mischten Johannes Walger und Jan Pasemann. Im Besetzungsbüro hat sich Marc Zippel mit buttrigem Bass den Mund fusselig telefoniert. Und Dramaturg der ganzen Serie war der unvergleichliche Michael Becker. Buchregie und Schnitt lagen in den Händen von Paul Zacher und Axel Ranisch. Haben wir noch jemanden vergessen? Claro, Pepe. Wie immer dich und mich. Liebe Zuhörer, es verabschieden sich bis zur zweiten Staffel ihr Felix Lengfelder als Anton Hartwigsen und ihr Bendix Hansen als Pepe Schauer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021. Und wer nicht genug von uns kriegen kann, in der NDR Hörspielbox und der ARD Audiothek liegen jetzt alle Folgen zum Nachhören bereit. Online. Wer nimmt denn heutzutage noch Kassetten auf?